du, mein Kind, den fremden Mann willkommen heißen. Seemann ist er gleich mir, das Gastrecht spricht er an. Lang ohne Heimat steht's auf Erden weiten Reisen, in fremden Landen ihr der Schätze viel gewann. Aus einem Vaterland verwiesen, für einen Herr, der reichlich lohnt. Sprich, Senta, wird es dich verdrießen, wenn dieser Fremde bei uns wohnt. Sagt, hab ich sie zu viel gepriesen, ihr seht sie selbst, ist sie euch recht? Soll ich vom Lob noch überfließen, gesteht, sie ziert ihr Geschlecht, gesteht, gesteht, sie ziert, sie ziert. Roll!